Als ich das Tor im Elektrozaun schloss, brach die Sonne zwischen den Wolken hindurch und das ganze Anwesen wurde in blendendes Licht getaucht. Die Farbe der Außenwände der Gebäude enthielt eine kleine Menge Radium mit abgeschwächter Radioaktivität, das zwar einen wirksamen Schutz vor den Magnetstürmen bot, aber die Lichtreflexion erhöhte. Daher war es angeraten, in den ersten Tagen eine Schutzbrille zu tragen. Fox kam schwanzwedelnd auf mich zu. Hunde überleben den Tod ihres neomenschlichen Gefährten, mit dem sie ihr ganzes Leben verbracht haben, nur selten. Sie erkennen natürlich die genetische Identität des Nachfolgers wieder, aber das reicht im Allgemeinen nicht aus. Sie hören auf zu spielen, fressen nicht mehr und sterben meist nach wenigen Wochen. Daher wusste ich, dass der Beginn meines Daseins von Trauer begleitet sein würde. Ich wusste auch, dass ich in einer Region lebte, die von zahlreichen Wilden bevölkert war und dass die Schutzmaßnahmen daher streng befolgt werden mussten. Darüber hinaus war ich mit den wesentlichen Elementen eines normalen Lebens vertraut. Ich wusste jedoch nicht, dass ich, als ich das Arbeitszimmer meines Vorgängers betrat, entdecken würde, dass Daniel 24 ein paar handschriftliche Notizen hinterlassen hatte, die er nicht an die IP-Adresse seines Kommentars gesandt hatte, und das war eher ungewöhnlich. Die meisten zeugten von einer seltsam ernüchterten Bitterkeit, wie etwa folgende, die auf ein herausgerissenes Blatt eines Spiralhefts gekritzelt war. Insekten stoßen sich an den Wänden, auf ihren stumpfsinnigen Flug begrenzt, der keine andere Botschaft enthält als die Wiederholung des Ärgsten. Ich wusste, dass alle Nachfahren Daniels, ähnlich wie der Begründer dieser Linie, einen gewissen Hang zu Zweifel und Selbsterniedrigung hatten. Ich bekam dennoch einen Schock, als ich die letzte Notiz fand, die er auf dem Nachttisch liegen gelassen hatte und die, dem Zustand des Papiers nach zu urteilen, wohl vor ganz kurzer Zeit geschrieben worden war. Als ich in einem Hotel der unteren Kaste am Swimmingpool saß und die Bibel las, deine Prophezeiungen, Daniel. Ich erblasste, bis ich sogar die Farbe des Himmels vergaß. Der leicht humoristische Ton, die Selbstironie und auch die direkte Anspielung auf Elemente des menschlichen Lebens waren hier so ausgeprägt, dass diese Notiz ohne Schwierigkeiten auch von Daniel 1, unserem Vorfahren aus ferner Zeit, hätte stammen können, anstatt von einem seiner neomenschlichen Nachfolger. Dafür konnte es nur eine Erklärung geben. Mein Vorgänger hatte sich so intensiv mit der lächerlichen und zugleich tragischen Biografie von Daniel 1 beschäftigt, dass er sich nach und nach verschiedene Aspekte von dessen Persönlichkeit zu eigen gemacht hatte, was in gewissem Sinn durchaus dem Ziel der Gründer entsprach. Aber der Lehre der höchsten Schwester zuwider hatte er keine ausreichende kritische Distanz zu wahren vermocht. Diese Gefahr bestand, war registriert worden und ich fühlte mich auch imstande, ihr zu trotzen. Vor allem wusste ich, dass es keinen anderen Ausweg gab. Wenn wir die Ankunft der Zukünftigen vorbereiten wollten, mussten wir zunächst die Schwächen, die Neurosen und die Zweifel der Menschheit nachvollziehen. Wir mussten sie uns völlig zu eigen machen, um sie anschließend zu überwinden. Die exakte Duplikation des genetischen Codes, das gründliche Nachdenken über den Lebensbericht des Vorgängers, das Verfassen des Kommentars, das waren die drei Säulen unseres Glaubens, die seit der Zeit der Gründer unverändert geblieben sind. Ehe ich mir ein leichtes Essen zubereitete, faltete ich die Hände zu einem kurzen Gebet an die höchste Schwester und zugleich fühlte ich mich wieder bei klarem Verstand, ausgeglichen, aktiv. Bevor ich einschlief, überflog ich den Kommentar von Marie 22. Ich wusste, dass ich bald mit Marie 23 in Kontakt treten würde. 2 Wochen nach meiner Ankunft starb Fox kurz nach Sonnenuntergang. Ich lag auf dem Bett, als er sich näherte und mühsam versuchte, heraufzuklettern. Er wedelte nervös mit dem Schwanz. Von Anfang an hatte er nicht ein einziges Mal seinen Fressnapf angerührt. Er war stark abgemagert. Ich half ihm, sich auf mich zu legen. Ein paar Sekunden blickte er mich mit einer seltsamen Mischung aus Erschöpfung und der Bitte um Verzeihung an. Dann legte er mir besänftigt den Kopf auf die Brust. Sein Atem wurde langsamer, er schloss die Augen. 2 Minuten später tat er seinen letzten Atemzug. Ich begrub ihn innerhalb des Geländes der Residenz in der westlichen Ecke der Umzäunung neben seinen Vorgängern. Nachts kam ein Schnelltransporter aus Central City und lieferte mir einen identischen Hund. Die Fahrer kannten den Code für das Tor und dessen Funktionsweise. Ich stand nicht auf, um sie zu empfangen. Ein kleiner, weißer, nicht reinrassiger Hund mit rotbraunen Flecken kam schwanzwedelnd auf mich zu. Ich gab ihm ein Zeichen. Er sprang aufs Bett und streckte sich neben mir aus. Wir sahen uns in den darauffolgenden Wochen sehr oft. Ich verbrachte fast jedes Wochenende in Madrid. Ich hatte keine Ahnung, ob sie während meiner Abwesenheit mit anderen Männern schlief. Ich vermute ja. Aber es gelang mir ganz gut, diesen Gedanken zu verdrängen. Denn schließlich hatte sie jedes Mal für mich Zeit, freute sich, mich zu sehen, und gab sich mir so unbefangen und hemmungslos hin wie eh und je. sodass ich wirklich nicht wusste, was ich mehr verlangen konnte. Ich kam nicht einmal auf den Gedanken, oder nur sehr selten, mich zu fragen, was so ein hübsches Mädchen an mir finden konnte. Schließlich war ich witzig. Sie lachte viel, wenn wir zusammen waren. Vielleicht rettete mich auch heute noch das Gleiche wie vor 30 Jahren, als ich mit Sylvie die ersten Schritte in meinem Liebesleben unternommen hatte, das insgesamt gesehen ziemlich unbefriedigend gewesen und von langen Durststrecken gekennzeichnet war. Auf jeden Fall zog sie weder mein Geld noch meine Berühmtheit an. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn man mich in ihrer Begleitung auf der Straße erkannte, schien ihr das eher peinlich zu sein. Sie mochte es auch nicht, wenn man sie selbst aufgrund einer der Filme, in denen sie mitgewirkt hatte, erkannte. Das kam ebenfalls vor, wenn auch seltener. Das Einzige, das ich mir nicht recht erklären konnte, war Esthers Befangenheit, wenn ihre Schwester sie in unserem Hotel anrief. Bei dem Gedanken daran wurde mir bewusst, dass ich zwar ein paar von ihren Freunden kennengelernt hatte, zumeist Homosexuelle, jedoch nie ihre Schwester. Dabei lebte sie mit ihr zusammen. Nach kurzen Zögern gestand sie mir, dass sie ihrer Schwester nie etwas von unserer Beziehung erzählt habe. Immer wenn wir uns sahen, gab sie vor, sie sei bei einer Freundin oder bei einem anderen Mann. Ich fragte sie, warum. Sie hatte nie wirklich darüber nachgedacht. Sie meinte, das würde ihre Schwester möglicherweise schockieren, hat aber nie versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Der Inhalt meiner Shows oder Filme war bestimmt nicht daran schuld. Sie war bei Frankos Tod ein junges Mädchen gewesen, hatte aktiv an der Movida teilgenommen, die anschließend begonnen hatte, und ein ziemlich ausschweifendes Leben geführt. Alle Drogen waren ihr willkommen, Kokain, LSD, halluzinogene Pilze, Marihuana und Ecstasy. Als Esther 5 war, lebte ihre Schwester mit 2 Männern zusammen, die selbst bisexuell waren. Alle 3 schliefen im selben Bett und sagten ihr gemeinsam gute Nacht, ehe sie einschlief. Aber auch für ihre Schwester gab es gewisse Grenzen. Einmal hatte sie einen ihrer Gäste, der das kleine Mädchen etwas zu intensiv zu streicheln versucht hatte, schonungslos vor die Tür gesetzt und sogar gedroht, die Polizei zu holen. Unter freien, bereitwilligen Erwachsenen. Das war die Grenze. Und das Erwachsenenalter begann mit der Pubertät. All das war völlig klar. Ich konnte mir gut vorstellen, was für eine Frau sie war. Und in künstlerischer Hinsicht vertrat sie bestimmt das Recht auf totale Ausdrucksfreiheit. Als linke Journalistin respektierte sie sicher die Kohle, Dinero, also wirklich. Ich konnte mir nicht vorstellen, was sie mir vorzuwerfen hatte. Da musste wohl noch etwas anderes sein. Etwas Verborgenes, das sich nicht so leicht eingestehen ließ. Und um Gewissheit zu bekommen, stellte ich Esther schließlich ohne Umschweife die Frage. Nachdem sie eine Weile nachgedacht hatte, antwortete sie mit zögernder Stimme: »Ich vermute, dass sie dich für zu alt hält.« Ja, das war's. Ich war davon überzeugt, sobald sie es gesagt hatte. Und diese Enthüllung war für mich keine Überraschung. Sie war wie der Widerhall eines dumpfen, erwarteten Schlages. Der Altersunterschied war das letzte Tabu, die äußerste Grenze, die dadurch, dass sie die letzte blieb und alle anderen ersetzt hatte, besonders massiv war. In der modernen Welt konnte man Swinger, bisexuell, transsexuell, Sodomit oder Sadomaso sein, aber es war verboten, alt zu sein. Ich hatte die Existenz der Elohimiten fast vergessen. Als ich einen Anruf von Patrick bekam, der mich daran erinnerte, dass das Winterseminar in 2 Wochen begann und mich fragte, ob ich nach wie vor die Absicht habe, daran teilzunehmen. Ich hätte ein Einladungsschreiben bekommen, einen VIP-Brief, fügte er hinzu. Ich fand die Einladung schnell in meinem Stapel. Das Papier war mit einem Wasserzeichen versehen, das nackte, zwischen Blumen tanzende junge Mädchen darstellte. Seine Heiligkeit der Prophet lud mich und ein paar andere befreundete illustre Persönlichkeiten dazu ein, wie in jedem Jahr den Jahrestag der wunderbaren Begegnung, der Begegnung mit den Elohim, nehme ich an, mit ihm zu feiern. Es sei eine ganz besondere Feier, bei der noch unbekannte Einzelheiten über die Errichtung des Botschaftsgebäudes in Gegenwart von Anhängern aus der ganzen Welt enthüllt würden, die von 9 Erzbischöfen und 49 Bischöfen angeführt würden. Diese Ehrentitel hatten nichts mit ihrer tatsächlichen Funktion innerhalb der Organisation zu tun. Sie waren von Flick eingesetzt worden, der sie für das perfekte Management einer Körperschaft für unerlässlich hielt. »Da können wir so richtig die Sau rauslassen«, hatte der Prophet handschriftlich für mich hinzugesetzt. Esther musste, wie vorhergesehen, in jenem Monat ein paar Prüfungen ablegen und konnte mich nicht begleiten. und da sie sowieso nicht viel Zeit gehabt hätte, um mich zu sehen, nahm ich die Einladung ohne zu zögern an. Patrick wartete in der Empfangshalle des Flughafens von Arrecife auf mich. Er trug eine Hose und eine weiße Tunika mit dem aufgestickten bunten Stern der Sekte und lächelte mir strahlend zu. Ich hatte den Eindruck, als habe er schon 5 Minuten vor meiner Ankunft zu lächeln begonnen, und tatsächlich lächelte er immer noch, ohne ersichtlichen Grund, als wir über den Parkplatz gingen. Wir fuhren über eine tiefschwarze, fast bläulich wirkende Ebene, die von plumpen, kantigen, kaum von der Erosion angegriffenen Felsen übersät war, als er das Wort ergriff. »Du wirst schon sehen, dieses Seminar ist toll«, sagte er halblaut, als spreche er zu sich selbst oder als vertraue er mir ein Geheimnis an. »Hier sind ganz besondere Schwingungen. Das ist wirklich ein echtes geistiges Abenteuer.« Der erste Vortrag des Tages war auf 8 Uhr angesetzt. Und zwar, wie sollte es anders sein, ein Vortrag von Miskiewicz mit dem Titel »Der Mensch, Materie und Information«. Als ich ihn sah, wie er abgezehrt, ernst und mit einem Stapel Notizen unter dem Arm auf das Podium stieg, sagte ich mir, dass er tatsächlich in einem Doktorandenseminar eher an seinem Platz wäre als hier. Er begrüßte kurz die Anwesenden, ehe er mit seinem Referat begann. Nicht eine einzige augenzwinkernde oder humoristische Bemerkung. Und auch nicht der Versuch, Emotionen, sei es sentimentaler oder religiöser Art, in der Zuhörerschaft hervorzurufen. Nur Wissen in Reinzustand. Nachdem er eine halbe Stunde dem genetischen Code, der inzwischen weitgehend erforscht war und dessen bisher weniger bekannten Funktionen bei der Synthese der Proteine gewidmet hatte, kam dann doch ein kleiner Bühneneffekt. 2 Assistenten brachten mit etwas Mühe einen Behälter von der Größe eines Zementsacks herbei, den sie vor ihm auf den Tisch stellten und der aus nebeneinander angebrachten durchsichtigen Plastiksäcken verschiedener Größe bestand, die verschiedene chemische Produkte enthielten. Der mit Abstand größte Sack war mit Wasser gefüllt. »Das hier ist ein Mensch«, rief der Professor mit einer gewissen Emphase. »Der Behälter, der auf diesem Tisch steht«, fuhr er fort, »hat die gleiche chemische Zusammensetzung wie ein erwachsener Mensch von 70 Kilo. Wie Sie feststellen können, bestehen wir vor allen Dingen aus Wasser.« Er nahm eine Sondiernadel und stach damit in den durchsichtigen Sack. Es bildete sich ein kleiner Strahl. »Natürlich gibt es große Unterschiede.« Das Schauspiel war beendet, er wurde wieder ernst. Der Wassersack wurde schlaff, entleerte sich langsam. »Diese Unterschiede, so groß sie auch sein mögen, lassen sich in einem Wort zusammenfassen. Information. Der Mensch besteht aus Materie plus der Information. Die Zusammensetzung dieser Materie kennen wir heute auf das Gramm genau. Es handelt sich um einfache, chemische Elemente, die weitgehend schon in der unbelebten Natur vorhanden sind. Auch die Information ist uns bekannt, zumindest deren Prinzip. Sie beruht ausschließlich auf der DNA. Diese DNA enthält nicht nur die erforderliche Information für den Aufbau des Ganzen, die Embryogenese, sondern auch jene, die anschließend die Funktionsweise des Organismus steuert und bestimmt. Warum sollten wir uns also dazu zwingen, den Weg über die Embryogenese zu wählen? Warum sollten wir nicht einen erwachsenen Menschen direkt mit Hilfe der erforderlichen chemischen Elemente und des durch die DNA gelieferten Schemas herstellen? Das ist natürlich der Weg, den die Forschung in der Zukunft nehmen wird. Die künftigen Menschen werden direkt im Körper eines Erwachsenen auf die Welt kommen, einem Körper von 18 Jahren. Und dieses Modell wird anschließend reproduziert. In dieser Idealform werden diese, und auch Sie und ich, wenn meine Forschungsarbeit so schnell vorankommt, wie ich hoffe, die Unsterblichkeit erreichen. Das Klonen ist nur eine primitive Methode, die die natürliche Fortpflanzungsweise direkt nachahmt. Die Entwicklung des Fötus im Uterus hat keinerlei Vorzüge, im Gegenteil. Sie führt leicht zu Missbildungen oder Geburtsfehlern. Sobald wir über das Bauschema und die erforderliche Materie verfügen, wird sie zu einer überflüssigen Etappe. In Wirklichkeit dauerte es noch 300 Jahre, ehe das Ziel erreicht wurde, das Miskiewicz bereits in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts angestrebt hatte. Und die ersten Generationen der Neomenschen wurden auf dem Weg der Klontechnik erzeugt, von der er angenommen hatte, er könne sich schneller von ihr befreien. Dennoch stellte sich heraus, dass seine embryologischen Intuitionen auf lange Sicht äußerst fruchtbar waren, was leider dazu führte, dass seiner Vorstellung vom Modellieren der Gehirnfunktion ebensolches Vertrauen entgegengebracht wurde. Die Metapher vom menschlichen Gehirn als Turing-Maschine mit flexibler Vernetzung sollte sich letztlich als völlig unbrauchbar herausstellen. Doch auch da dauerte es fast 300 Jahre, ehe dieser Ansatz fallen gelassen wurde und man sich damit abfand, die alten Mechanismen des konditionierten Lernens zu benutzen, auch wenn diese durch das Einspritzen von dem Hippocampus des alten Organismus entnommenen Proteinen in den neuen Organismus verbessert, beschleunigt und zuverlässiger wurden. Um 22 Uhr ging das Fasten zu Ende und unter dem Sternenhimmel wurden große Tische aufgestellt. Man forderte uns auf, uns irgendwo hinzusetzen, ohne auf die üblichen freundschaftlichen Beziehungen Rücksicht zu nehmen, was durch die fast völlige Dunkelheit erleichtert wurde. Der Prophet setzte sich an einen Tisch auf einem Podium und alle senkten den Kopf, während er ein paar Worte über den ungeheuren Geschmacksreichtum aller Gaben der Natur sprach, über diese weitere Quelle des Vergnügens, das wir durch das eintägige Fasten noch besser würdigen könnten. Er erwähnte auch, wie wichtig es sei, langsam zu kauen. Dann wechselte er das Thema und bat, wir sollten uns auf den wunderbaren Menschen konzentrieren, den wir uns gegenüber entdecken würden. Und überhaupt auf all diese wunderbaren Menschen im Glanz ihrer herrlich entwickelten Individualität, deren Unterschiedlichkeit uns auch da wieder eine unerhörte Vielfalt von Begegnungen, Freuden und Vergnügen versprach. Mit leisem Zischen und leichter Verspätung flammten die Gaslampen an den Enden der Tische auf. Ich hob den Blick. Auf meinem Teller lagen zwei Tomaten. Vor mir saß ein ausgesprochen hübsches Mädchen von etwa 20 Jahren mit schneeweißer Haut und einem Gesicht, dessen reine Züge an Botticelli erinnerten. Ihr dichtes, schwarzes, gekräuseltes Haar reichte bis zur Taille. Sie machte das Spiel ein paar Minuten mit, lächelte mir zu, sprach mit mir, versuchte mehr über den wunderbaren Menschen herauszufinden, der ich sein könnte. Sie selbst hieß Francesca und war Italienerin. Genauer gesagt, sie stammte aus Umbrien, studierte aber in Mailand. Sie kannte die eloimitische Lehre seit 2 Jahren. Ziemlich schnell jedoch schaltete sich ihr Freund, der rechts neben ihr saß, in das Gespräch ein. Er hieß Gian Paolo und war Schauspieler. Oder zumindest hatte er in Werbefilmen und manchmal auch in einem Fernsehfilm mitgewirkt. Er war also etwa in der gleichen Situation wie Esther. Auch er sah blendend aus, hatte halblanges kastanienbraunes Haar mit einem goldenen Schimmer und ein Gesicht, das man bestimmt bei einem der italienischen Maler des ausgehenden Mittelalters antreffen konnte, dessen Name mir aber im Moment nicht einfiel. Er war auch ziemlich stämmig. Seine gebräunten Bizeps und seine Brustmuskeln zeichneten sich deutlich unter seinem T-Shirt ab. Er persönlich war Buddhist und nur aus Neugier zu diesem Kurs gekommen. Sein erster Eindruck sei im Übrigen recht gut. Das Interesse der beiden an mir erlosch ziemlich bald und sie begannen sich angeregt auf Italienisch zu unterhalten. Sie bildeten nicht nur ein bildhübsches Paar, sondern schienen auch sehr ineinander verliebt zu sein. Als der Prophet aufstand, um erneut das Wort zu ergreifen, gab es 10 Minuten begeisterten Applaus. Seine silbrige Silhouette war im Scheinwerferlicht von einem funkelnden Schein umgeben. Er sagte zu uns, wir sollten über die Vielzahl der Welten meditieren, unsere Gedanken auf die Sterne richten, die wir sehen konnten und die alle von Planeten umgeben waren, uns die mannigfachen Lebensformen vorstellen, die diese Planeten bevölkerten, die seltsame Vegetation, die uns unbekannten Tierarten und die Zivilisationen von hoher Intelligenz, von denen einige, wie die der Elohim, viel weiter entwickelt waren als die unsere und nur darauf warteten, ihr Wissen mit uns zu teilen und uns in ihrer Mitte aufzunehmen, damit wir gemeinsam mit ihnen ein Dasein voller Lust, Freude und ständiger Erneuerung im Universum führten. Das Leben, sagte er zum Schluss, sei etwas in jeder Hinsicht Wunderbares und alles hänge von uns ab. Wir bräuchten nur dafür zu sorgen, dass jeder Augenblick es wert sei, gelebt zu werden. Als er vom Podium herabstieg, standen alle auf. Und die Jünger bildeten ein Spalier, um ihn durchzulassen, schwenkten die Arme durch die Luft und sangen mit lauter Stimme »Elohim«. Manche lachten hemmungslos, andere brachen in Schluchzen aus. Der Prophet blieb vor Fadia stehen und berührte leicht ihre Brüste. Sie zuckte vor Freude zusammen. Dann bahnten sie sich gemeinsam einen Weg durch die Menge der singenden und begeistert klatschenden Jünger. »Es ist schon das 3. Mal«, dass er sie auszeichnet«, flüsterte mir Patrick stolz ins Ohr. Und dann erfuhr ich von ihm, dass der Prophet außer seinen 12 Bräuten manchmal auch noch einer ganz normalen Anhängerin die Ehre zukommen ließ, eine Nacht mit ihm zu verbringen. Die Erregung legte sich allmählich und die Jünger kehrten zu ihren Zelten zurück. Der Prophet hatte überraschend beschlossen, heute Abend ein kleines Fest für alle anwesenden Persönlichkeiten zu organisieren, das heißt für alle, die auf die eine oder andere Weise mit den Medien oder dem Publikum in Kontakt standen. Der Humorist, der neben ihm stand, nickte energisch und zwinkerte mir dabei zu, als wolle er mir dadurch zu verstehen geben, dass das alles nicht so ernst zu nehmen sei. In Wirklichkeit verließ er sich wohl vor allem auf mich, um die Situation in den Griff zu bekommen. Als Pressereferent hatte er bisher nur Pannen erlebt. Die Sekte wurde bestenfalls als eine Gruppe von Spinnern und Adepten von fliegenden Untertassen und schlimmstenfalls als eine gefährliche Organisation dargestellt, deren Thesen der Eugenik, wenn nicht gar dem Narzissmus nahestanden. Und was den Propheten anging, so wurde er regelmäßig wegen der wiederholten Misserfolge in seinem früheren Leben, Rennfahrer, Schlagersänger, lächerlich gemacht. Kurz gesagt, ein gestandener Wipp wie ich war für sie eine unverhoffte Gelegenheit, eine Vitaminspritze. Ein knappes Dutzend Leute war im Speisesaal versammelt. Ich erkannte Gianpaolo in Begleitung von Francesca wieder. Er verdankte diese Einladung vermutlich seiner Schauspielerkarriere, auch wenn sie noch so bescheiden war. Offensichtlich durfte man den Begriff Persönlichkeit nicht so eng sehen. Mir wurde der Ehrenplatz zugewiesen, dem Propheten direkt gegenüber. Er empfing mich herzlich, wirkte aber angespannt und ängstlich, blickte sich besorgt nach allen Seiten um. Er wurde etwas ruhiger, als der Humorist neben ihm Platz nahm. Vincent setzte sich rechts neben mich und warf dem Propheten, der aus Brot Kügelchen machte und sie mechanisch auf dem Tisch rollte, einen scharfen Blick zu. Er wirkte ziemlich müde und geistesabwesend. Diesmal sah man ihm seine 65 Jahre wirklich an. »Wir müssen etwas unternehmen, was die Medien angeht«, sagte er schließlich. »Ich habe den Nouvel Observateur von dieser Woche gelesen. Diese systematische Hetzkampagne können wir uns einfach nicht mehr gefallen lassen.« »Was meinst du?« Der Prophet wandte sich direkt an mich und blickte mir fest in die Augen. »Ist diese Feindseligkeit der Presse ein Dauerproblem?« »Ganz allgemein gesehen, ja. Wenn man sich als Märtyrer hinstellt und sich darüber beklagt, ungerechtfertigt verfolgt zu werden, kann man durchaus ein paar Außenseiter anlocken. Le Pen ist das seinerzeit sehr gut gelungen. Aber letztlich zieht man dabei den Kürzeren. Vor allem, wenn man ein Programm vertritt, das nicht sektiererisch ist und das Ziel verfolgt, breitere Gesellschaftsschichten anzusprechen.« »Genau, genau, hört doch nur, was Daniel sagt.« Er richtete sich auf und wandte sich an alle Anwesenden. »Die Medien klagen uns an, wir seien eine Sekte. Dabei hindern sie uns daran, zu einer Religion zu werden, indem sie systematisch unsere Thesen verdrehen und uns den Zugang zu den Massen verwehren. Obwohl die Lösungen, die wir anzubieten haben, für alle Menschen gelten, egal welcher Nationalität, welcher Rasse oder welcher Glaubensgemeinschaft sie vorher angehört haben.« Alle am Tisch hörten auf zu essen. Manche nickten, aber niemand wusste etwas darauf zu erwidern. Enttäuscht setzte sich der Prophet wieder und gab der Dunkelhaarigen mit dem Kopf ein Zeichen, damit sie ihm ein weiteres Glas Wein einschenkte. Vincent beobachtete ihn mit verschärfter Aufmerksamkeit, während der Prophet zwischen Mutlosigkeit und Unbekümmertheit zu schwanken schien, zwischen der Anziehungskraft des Todes und den Luftsprüngen des Lebens. Er glich immer mehr einem müden alten Affen. Nach 2 oder 3 Minuten richtete er sich wieder auf seinem Stuhl auf und ließ wieder etwas lebendiger seinen Blick über die Anwesenden schweifen. Erst in diesem Augenblick bemerkte er, wie ich vermute, Francescas Schönheit. Er gab einer der Bräute, einer Japanerin, die uns bedienten, einen Wink und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Sie näherte sich der Italienerin und übermittelte ihr die Botschaft. Francesca sprang entzückt auf, ging, ohne ihren Gefährten mit einem Blick zu Rate zu ziehen, auf den Propheten zu und setzte sich links neben ihn. Gianpaolo richtete sich mit völlig unbewegtem Gesicht auf seinem Stuhl auf. Ich wandte den Blick ab, sah aber, ohne es zu wollen, wie der Prophet dem Mädchen mit der Hand durchs Haar fuhr. Sein Gesicht war erfüllt von kindlicher, greisenhafter oder, wenn man will, gerührter Verzückung. Ich senkte den Blick und starrte auf meinen Teller, doch nach etwa 30 Sekunden war ich den Anblick meiner Käsestücke leid und riskierte einen Seitenblick. Vincent starrte weiterhin schamlos und, wie mir schien, mit einem gewissen Frohlocken den Propheten an. Dieser hatte Francesca jetzt die Hand in den Nacken gelegt und sie lehnte den Kopf an seine Schulter. In dem Augenblick, als er die Hand in ihre Bluse gleiten ließ, warf ich Gianpaolo unwillkürlich einen Blick zu. Er hatte sich noch ein wenig höher auf seinem Stuhl aufgerichtet, und ich sah, wie seine Augen vor Wut funkelten. Ich war nicht der Einzige, der das wahrnahm, denn alle Anwesenden waren verstummt. Dann ließ er sich besiegt wieder auf den Stuhl gleiten und senkte den Kopf. Nach und nach kamen die Gespräche wieder in Gang. Erst mit leiser Stimme, dann wieder normal. Der Prophet verließ den Tisch in Begleitung von Francesca, noch ehe der Nachtisch serviert war. Als ich aufwachte, stand die Sonne tief am Himmel und ich hatte gleich das Gefühl, dass irgendetwas Seltsames im Gang war. Es sah nach Gewitter aus. Doch ich wusste, dass es nicht losbrechen würde. Es entlud sich hier nie. Es regnete auf der Insel so gut wie gar nicht. Das Dorf der Anhänger war in schwaches, gelbes Licht gehüllt. Die Öffnungen einiger Zelte wurden vom Wind leicht hin und her bewegt, aber ansonsten wirkte das Lager menschenleer. Niemand ging zwischen den Zeltreihen hindurch. Ohne jedes menschliche Treiben herrschte völlige Stille. Als ich den Hügel hinaufging, kam ich an den Zimmern vorbei, in denen Vincent, der Professor und Flick wohnten, ohne jemanden zu sehen. Die Residenz des Propheten war offen. Es war das erste Mal seit meiner Ankunft, dass keine Wächter vor dem Eingang standen. Beim Betreten des Vorraums dämpfte ich unwillkürlich das Geräusch meiner Schritte. Als ich durch den Flur ging, der zu seinen Gemächern führte, hörte ich leise Stimmen, das Geräusch eines Möbelstücks, das über den Boden geschleift wurde, und etwas, das nach Schluchzen klang. Auf der rechten Seite in der Nähe des Swimmingpools war eine Tür, hinter der sich ein Gang befand. Das Geräusch der Stimmen schien mir aus dieser Richtung zu kommen. Ich ging vorsichtig weiter und stieß in einem zweiten Gang auf Gérard, der in der Türöffnung zum Schlafzimmer des Propheten stand. Der Humorist war in einem erbärmlichen Zustand, sein Gesicht war noch blasser als sonst, er hatte tiefe Ringe um die Augen, machte den Eindruck, als hätte er die ganze Nacht nicht geschlafen. »Es ist etwas Schreckliches geschehen«, brachte er hervor. Mitten im Schlafzimmer des Propheten stand ein riesiges, rundes Bett von 3 Meter Durchmesser, das mit rosa Satin bezogen war. Im Raum verstreut lagen Sitzkissen aus rosa Satin und 3 Wände waren mit Spiegeln bedeckt. Die 4. war eine Fensterwand, die den Blick auf die steinige Ebene und dahinter auf die im Gewitterlicht leicht bedrohlich wirkenden ersten Vulkane freigab. Das Fenster war zertrümmert. Mitten auf dem Bett lag die Leiche des Propheten, nackt und mit durchschnittener Kehle. Er hatte sehr viel Blut verloren. Die Halsschlagader war sauber durchtrennt. Der Professor ging nervös im Zimmer auf und ab. Vincent saß auf einem Sitzkissen und wirkte ziemlich gedankenverloren. Er hob kaum den Kopf, als er hörte, wie ich mich näherte. Ein Mädchen mit langem schwarzen Haar, in dem ich Francesca wiedererkannte, saß niedergeschmettert in einer Ecke des Raums. Sie trug ein weißes, blutbeflecktes Nachthemd. »Es war der Italiener«, sagte Flick schroff. Es war das erste Mal, dass ich Gelegenheit hatte, eine Leiche zu sehen, und ich war nicht sonderlich beeindruckt. Ich war auch nicht sonderlich überrascht. Bei dem Abendessen, bei dem der Prophet die Italienerin auserkor, hatte ich den Gesichtsausdruck ihres Gefährten gesehen und dabei den flüchtigen Eindruck gehabt, dass der Prophet diesmal zu weit ging und die Sache nicht so einfach verlaufen würde wie gewöhnlich. Doch dann schien sich Gianpaolo damit abzufinden und ich sagte mir, dass auch er den Schwanz einzog wie alle anderen, doch offensichtlich hatte ich mich getäuscht. Ich näherte mich neugierig der Fensterwand. Der Abhang war sehr steil, fast senkrecht. Es gab zwar ein paar Stellen, an denen man Halt finden konnte, und es war festes Gestein, das weder splitterte noch abbröckelte, dennoch war es eine eindrucksvolle Kletterpartie. »Ja«, bemerkte Flick düster, während er sich mir näherte, »er muss wohl eine Mordswut gehabt haben.« Dann durchmaß er weiter mit großen Schritten den Raum, achtete aber darauf, dass er nicht dem Professor in die Quere kam, der auf der anderen Seite des Bettes auf und ab ging. Der Humorist stand wie erstarrt neben der Tür, öffnete und schloss mechanisch die Hände und wirkte völlig verstört, am Rand der Panik. Plötzlich holte der Humorist aus der Tasche seines Anoraks einen digitalen Fotoapparat, einen Sony DSCF 101 mit 3 Millionen Pixel. Ich kannte den Apparat. Ich hatte den gleichen gehabt, bevor ich auf eine Minolta Dimage A2 umgestiegen war, die über 8 Millionen Pixel und einen halbautomatischen Spiegelreflexsucher verfügte und bei schwacher Beleuchtung lichtempfindlicher war. Flick und der Professor blieben völlig verdutzt stehen und beobachteten den armen Teufel, der im Zickzack durch den Raum hampelte und eine Aufnahme nach der anderen schoss. »Gérard, du tickst wohl nicht mehr richtig«, sagte Flick. Ich hatte auch das Gefühl, dass irgendetwas nicht mit ihm stimmte, denn er drückte mechanisch auf den Auslöser, ohne durch den Sucher zu blicken. Und als er sich dem Fenster näherte, hatte ich deutlich den Eindruck, er wolle sich hinausstürzen. »Jetzt reicht's aber«, brüllte Flick. Der Humorist blieb stehen, und seine Hände zitterten derart, dass er den Apparat fallen ließ. Francesca, die immer noch zusammengekaut in der Ecke hockte, seufzte kurz auf. Der Professor blieb ebenfalls stehen, wandte sich Flick zu und blickte ihm fest in die Augen. »Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen«, sagte er in sachlichem Ton. »Wir müssen die Polizei benachrichtigen, was anderes gibt's da nicht zu entscheiden. Wenn wir die Polizei benachrichtigen, ist es das Ende der Organisation. Diesen Skandal überleben wir nicht, das weißt du genau. Hast du eine bessere Idee?« Es folgte wieder eine Stille, die jedoch viel angespannter war. Die Konfrontation hatte begonnen und ich spürte, dass sie diesmal nicht auf halbem Wege abgebrochen würde. Ich hatte sogar ganz deutlich das Gefühl, dass ich einen zweiten gewaltsamen Tod miterleben würde. Vergiss nicht, dass der Tod für uns nichts Endgültiges ist, fuhr der Professor ruhig fort und blickte Flick fest in die Augen. Das ist sogar unser oberstes Dogma. Wir haben den genetischen Code des Propheten und brauchen daher nur noch zu warten, bis das Verfahren ausgereift ist. Sollen wir etwa 20 Jahre warten, bis deine Sache funktioniert? Entgegnete Flick heftig und machte nicht mal mehr den Versuch, seine Feindseligkeit zu verheimlichen. Der Professor zuckte bei der Kränkung zusammen, doch er antwortete in ruhigem Ton, »Die Christen warten schon seit 2000 Jahren.« Es trat wieder eine Stille ein, die immer lastender wurde. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es ihnen gelingen würde, sich zu einigen. Die Fronten zwischen ihnen hatten sich schon seit langer Zeit viel zu sehr verhärtet. Ich sah, wie Flick in der fast völligen Dunkelheit die Fäuste ballte. In diesem Augenblick schaltete sich Vincent ein. »Ich kann die Rolle des Propheten übernehmen«, sagte er mit lockerer, fast heiterer Stimme. Die beiden anderen fuhren hoch. Flick rannte zum Lichtschalter, um das Licht anzuknipsen, stürzte sich dann auf Vincent und schüttelte ihn. »Was sagst du da? Was sagst du da?« brüllte er ihm mitten ins Gesicht. Vincent ließ die Sache über sich ergehen und wartete, bis Flick ihn losließ, ehe er in ebenso fröhlichem Ton hinzufügte, »Immerhin bin ich sein Sohn.« Nachdem der erste Moment der totalen Verblüffung vorüber war, mischte sich Gérard mit jammernder Stimme ein, »Das ist möglich. Das ist durchaus möglich. Ich weiß, dass der Prophet einen Sohn hat, der vor 35 Jahren geboren worden ist, direkt nach der Gründung der Kirche, und dass er ihn ab und zu besucht hat. Aber darüber hat er nie gesprochen, nicht mal mit mir. Er hat ihn mit einer seiner ersten Anhängerinnen gezeugt, aber sie hat sich kurz nach der Geburt des Kindes umgebracht.« Da wurde mir plötzlich etwas bewusst, was mir schon lange hätte auffallen müssen. Vincent hatte große Ähnlichkeit mit seinem Vater. Sein Gesichtsausdruck war zwar völlig anders, sogar das genaue Gegenteil von seinem Vater, und das hatte mich wohl in die Irre geführt, aber ihre Gesichtszüge, die Gesichtsform, die Augenfarbe, die Augenbrauen, waren von auffallender Ähnlichkeit. Außerdem hatten sie etwa die gleiche Größe und die gleiche Leibesfülle. Der Professor betrachtete Vincent sehr aufmerksam und schien zu der gleichen Schlussfolgerung zu kommen. Er brach schließlich das Schweigen. »Niemand weiß genau, wie weit ich mit meiner Forschungsarbeit vorangekommen bin. Das haben wir völlig geheim gehalten. Wir können sehr wohl ankündigen, dass der Prophet beschlossen hat, seinen alternden Körper zu verlassen, um seinen genetischen Code auf einen neuen Organismus zu übertragen.« »Das glaubt uns doch keiner«, entgegnete Flick sofort vehement. »Wohl nur sehr wenige. Aber wir haben von den Medien nichts mehr zu erwarten, sie sind alle gegen uns. Es wird bestimmt eine ausführliche Berichterstattung geben und allgemeine Skepsis. Aber niemand kann uns etwas nachweisen. Wir sind die Einzigen, die über die DNA des Propheten verfügen. Es gibt nirgendwo eine Kopie davon. Das Wichtigste aber ist, dass die Anhänger daran glauben. Und das werden sie. Schließlich bereiten wir sie seit Jahren darauf vor. Als Christus am dritten Tage auferstanden ist, hat auch niemand daran geglaubt, bis auf die ersten Christen. So haben sie sich übrigens definiert, jene, die an die Wiederauferstehung von Christus glaubten. Und was machen wir mit der Leiche? Die Leiche kann ruhig gefunden werden. Das ist kein Problem, solange die Verletzung am Hals nicht zu entdecken ist. Wir könnten zum Beispiel eine Vulkanspalte nutzen und die Leiche in die flüssige Lava stürzen. Und Vincent? Wie sollen wir erklären, dass Vincent verschwunden ist? Flick war sichtbar unsicher geworden, seine Einwände wurden zögernder. »Ach, ich kenne nur wenige Leute«, schaltete sich Vincent sorglos ein. »Außerdem gelte ich als Selbstmordkandidat. Niemand wird sich über mein Verschwinden wundern. Die Sache mit der Vulkanspalte ist eine gute Idee, finde ich. Auf diese Weise können wir auf den Tod von Empedokles anspielen.« Flick dachte schweigend ein, zwei Minuten nach. Dann stieß er hervor, »Wir müssen uns auch um den Italiener kümmern.« Da wusste ich, dass der Professor gesiegt hatte. Gleich darauf ließ Flick drei Wächter kommen, befahl ihnen, das Gelände abzusuchen und, falls sie die Leiche finden sollten, sie in eine Decke zu hüllen und sie diskret im Kofferraum des Geländefahrzeugs herzubringen. Es dauerte nur eine Viertelstunde. Der Unglückselige war so verwirrt gewesen, dass er versucht hatte, über den Elektrozaun zu klettern. Er hatte natürlich sofort einen tödlichen Schlag bekommen. Sie legten die Leiche vor dem Bett des Propheten auf den Boden. In diesem Augenblick wachte Francesca aus ihrer Benommenheit auf, sah die Leiche ihres Gefährten und stieß laute, unartikulierte, fast tierische Schreie aus. Der Professor ging auf sie zu und versetzte ihr ruhig, aber mit Nachdruck mehrere Ohrfeigen. Ihr Geschrei verwandelte sich wieder in langanhaltendes Schluchzen. »Wir müssen uns auch um Sie kümmern«, bemerkte Flick nüchtern. »Ich fürchte, da bleibt uns nur eine Möglichkeit.« »Was meinst du damit?« Vincent hatte sich zum Professor umgewandt, plötzlich völlig ernüchtert. Ich glaube, wir können nicht davon ausgehen, dass sie den Mund hält. Wenn wir die beiden aus dem Fenster werfen, stürzen sie 300 Meter in die Tiefe und werden zu Brei. Es würde mich wundern, wenn die hiesige Polizei dann noch eine Autopsie vornimmt. Das könnte klappen, sagte Flick nach kurzem Überlegen. Ich kenne den Chef der hiesigen Polizei ziemlich gut. Ich brauche ihm nur zu erzählen, dass ich die beiden schon vor ein paar Tagen bei dem Versuch überrascht habe, die Felswand hinaufzuklettern, sie vor der Gefahr gewarnt habe und sie mir ins Gesicht gelacht haben. Im Übrigen ist die Sache durchaus plausibel. Der Kerl hat eine Vorliebe für Extremsport. Ich glaube, dass er am Wochenende in den Dolomiten Freeclimbing machte. Gut, sagte der Professor nur. Er gab Flick ein kleines Zeichen mit dem Kopf. Die beiden Männer hoben die Leiche des Italieners hoch, der eine an den Füßen, der andere an den Schultern, dann machten sie ein paar Schritte und stürzten sie in die Leere. Sie waren dabei so schnell vorgegangen, dass weder ich noch Vincent Zeit gehabt hatten, zu reagieren. Mit überwältigender Energie ging der Professor nun auf Francesca zu, hob sie an den Schultern hoch und schleifte sie über den Teppichboden. Sie war wieder völlig apathisch geworden und reagierte nicht stärker als ein Sack Kartoffeln. In dem Augenblick, als Flick sie an den Füßen packte, brüllte Vincent: »Hey!« Der Professor legte die Italienerin wieder auf den Boden und drehte sich verärgert um. »Was ist denn nun schon wieder?« »Das kannst du doch nicht machen. Und warum nicht? Das ist Mord!« Der Professor erwiderte nichts, verschränkte ruhig die Arme und musterte Vincent. »Das ist natürlich bedauerlich«, sagte er schließlich. »Aber ich glaube, es ist unerlässlich«, fügte er ein paar Sekunden später hinzu. Die folgenden Tage sind mir in seltsamer Erinnerung geblieben. Als wären wir in einen ganz anderen Raum eingedrungen, in dem die üblichen Gesetze abgeschafft waren und wo alles, das Beste wie auch das Schlimmste, in jedem Augenblick eintreten konnte. Rückblickend muss ich jedoch zugeben, dass die Sache eine bestimmte Logik hatte. Eine Logik, die dem Willen von Miskiewicz entsprach. Sein Plan wurde Punkt für Punkt in allen Einzelheiten ausgeführt. Der Polizeichef hatte nicht den geringsten Zweifel daran, dass es sich bei dem Tod der jungen Leute um einen Unfall handelte. Angesichts ihrer zerschlagenen Knochen und der völlig entstellten Leichen, die in blutigen Klumpen auf den Felsen lagen, war es tatsächlich schwer, gelassen zu bleiben und den Verdacht zu hegen, dass ihr Tod eine andere Ursache haben könnte als einen Sturz. Und außerdem wurde dieses banale Ereignis sehr schnell vom Tod des Propheten in den Schatten gestellt. Kurz vor dem Morgengrauen hatten Flick und der Professor seine Leiche zu einer Öffnung in der Höhle geschleppt, die zu einem kleinen Krater eines noch tätigen Vulkans führte. Die flüssige Lava bedeckte die Leiche sofort, und es musste eine Spezialausrüstung aus Madrid eingeflogen werden, um sie zu befreien. Und selbstverständlich war an eine Autopsie nicht zu denken. In derselben Nacht hatten sie auch die blutbefleckten Laken verbrannt und die Fensterwand von einem Handwerker ersetzen lassen, der für die Instandhaltung des Geländes verantwortlich war. Mit anderen Worten, sie hatten eine eindrucksvolle Betriebsamkeit entfaltet. Als der Inspektor der Guardia Civil begriff, dass es sich um einen Selbstmord handelte und der Prophet die Absicht hatte, 3 Tage später in einem verjüngten Körper reinkarniert zu werden, kratzte er sich nachdenklich am Kinn. Er hatte von der Tätigkeit der Sekte gehört, zumindest glaubte er zu wissen, dass er es mit einem Verein von Verrückten zu tun hatte, die fliegende Untertassen verehrten, mehr Informationen besaß er nicht, und beschloss, dass es besser sei, seinen Vorgesetzten Bericht zu erstatten. Genau das hatte der Professor erwartet. Schon am nächsten Tag gingen die Schlagzeilen durch die Presse, nicht nur in Spanien, sondern auch in den anderen europäischen Ländern und kurz darauf im Rest der Welt. Am Tag der Wiederauferstehung versammelten sich die Anhänger in den frühen Morgenstunden am Fuß des Hügels, obwohl Vincents Erscheinen erst bei Sonnenuntergang vorgesehen war. 2 Stunden später begannen die Hubschrauber der Networks brummend die Zone zu überfliegen. Der Professor hatte ihnen schließlich die Genehmigung dazu erteilt. Miskiewicz ging als erster hinaus, betrat den kleinen Vorplatz auf der Anhöhe, die die Menge der Anhänger überragte. Alle sprangen auf. Die Stille wurde nur durch das regelmäßige Dröhnen der Hubschrauber gestört, die in stationärem Flug in der Luft verharrten. »Das Tor ist geöffnet und der Weg beschritten worden«, sagte er. Seine Stimme wurde sehr gut verstärkt, ohne Verzerrung und ohne Echo. Ich war mir sicher, dass die Journalisten mit einem guten Richtmikrofon eine brauchbare Aufnahme machen konnten. »Das Tor ist geöffnet und der Weg beschritten worden. Erst in der einen Richtung, dann in der anderen«, fuhr er fort. »Die Schranke des Todes existiert nicht mehr. Die Verkündigung des Propheten ist jetzt in Erfüllung gegangen. Er hat den Tod besiegt und ist wieder unter uns.« Nach diesen Worten ging er ein paar Schritte zur Seite und senkte respektvoll den Kopf. Wir mussten nur etwa 1 Minute warten, aber sie kam mir endlos vor. Niemand sagte etwas oder rührte sich mehr. Alle Blicke waren auf den Eingang der Höhle gerichtet, der nach Westen ging. Genau in dem Augenblick, als ein Strahl der untergehenden Sonne die Wolken durchbrach und den Eingang erhellte, kam Vincent heraus und betrat den Vorplatz. Dieses Bild, das ein Kameramann der BBC aufnahm, sollte als Schleife von allen Fernsehsendern der Welt ausgestrahlt werden. Ein Ausdruck der Anbetung erfüllte die Gesichter. Manche Anhänger streckten die Arme dem Himmel entgegen. Aber es ertönte kein Schrei, kein Gemurmel. Vincent hob die Hände und nach ein paar Sekunden, in denen er nur in das Mikrofon hauchte, das jedem Atemzug übertrug, ergriff er das Wort. »Ich atme, wie jeder von euch«, sagte er sanft. »Und doch gehöre ich nicht mehr derselben Gattung an. Ich kündige euch eine neue Menschheit an«, fuhr er fort. »Seit ihrem Ursprung wartet die Welt auf die Geburt eines ewigen Wesens, das gleichzeitig mit ihr besteht, um sich in ihm wiederzuspiegeln wie in einem reinen Kristall, unbefleckt von der Zeit. Dieses Wesen ist heute kurz nach 17 Uhr geboren worden. Ich bin der Paraklet und die Erfüllung des Versprechens. Noch bin ich allein. Doch mein Alleinsein wird nicht lange dauern. Denn ihr werdet mir bald folgen. Ihr seid meine ersten Weggefährten, 312 an der Zahl. Ihr seid die erste Generation eines neuen Geschlechts, das dazu berufen ist, den Menschen zu ersetzen. Ihr seid die ersten Neo-Menschen. Ich bin der Ausgangspunkt, ihr seid die erste Welle. Heute beginnt für uns ein neues Zeitalter, in dem das Verstreichen der Zeit nicht mehr dieselbe Bedeutung hat. Heute beginnt für uns das ewige Leben. Dieser Augenblick wird für immer im Gedächtnis bewahrt. Was mich in meinem eigenen Leben erwartete, hatte wenig Chancen, ebenso fröhlich zu sein, wie ich immer deutlicher ahnte. Erst am Tag vor meiner Abreise gelang es mir, endlich Esther zu erreichen. Sie erklärte mir, dass sie sehr beschäftigt gewesen sei, da sie die Hauptrolle in einem Kurzfilm bekommen habe. Ein Glücksfall. Man habe sie im letzten Augenblick genommen. Mit einem Wort, sie sprach nur über sich selbst. Dabei war sie über die Ereignisse auf Lanzarote informiert und wusste, dass ich das Ganze persönlich miterlebt hatte. «Qué fuerte!», rief sie, was ich als Kommentar etwas dürftig fand. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass ich auch ihr gegenüber schweigen und mich an die geläufige Version einer vermutlichen Täuschung halten würde, ohne ihr zu sagen, wie eng ich in die Sache verwickelt war, und dass Vincent wohl der einzige Mensch auf der Welt war, mit dem ich vielleicht eines Tages darüber sprechen konnte. Er begleitete mich am folgenden Tag zum Flughafen von Arrecife. In dem Augenblick, als wir erneut an dem seltsamen Strand mit schwarzem Sand, der von kleinen weißen Steinen übersät war, vorbeifuhren, versuchte ich ihm mein Bedürfnis zu erklären, ein schriftliches Bekenntnis abzulegen. Er hörte mir aufmerksam zu, und nachdem er den Wagen auf dem Parkplatz direkt vor der Abflughalle abgestellt hatte, sagte er zu mir, dass er Verständnis dafür habe und gab mir die Erlaubnis, das Erlebte aufzuschreiben. Allerdings dürfe der Bericht erst nach meinem Tod veröffentlicht werden, oder zumindest müsse ich eine förmliche Genehmigung vom Leitungsgremium der Kirche, also von dem Triumvirat, das sich aus ihm selbst, dem Professor und Flick zusammensetzte, abwarten, ehe ich ihn veröffentlichen oder auch nur irgendjemanden zu lesen geben dürfe. Unabhängig von diesen Auflagen, die ich ohne Schwierigkeiten akzeptierte, und ich wusste, dass er mir vertraute, spürte ich, wie er nachdenklich wurde, als habe ihn meine Bitte auf Gedanken gebracht, die er noch nicht klar formulieren konnte. Am selben Morgen hatte man bei mir eine DNA-Entnahme gemacht und ich gehörte somit offiziell der Kirche an. In dem Augenblick, als eine Stewardess den ersten Aufruf für den Flug nach Madrid machte, sagte ich mir, dass diese Insel mit ihrem gemäßigten, gleichbleibenden Klima, mit nur ganz geringen Schwankungen, was Sonneneinstrahlung und Temperatur anging, der ideale Ort war, um das ewige Leben zu erlangen. Tatsächlich verrät uns Vincent I., dass er im Anschluss an diese Unterhaltung mit Daniel I. auf dem Parkplatz des Flughafens von Arrecife zum ersten Mal auf den Gedanken der Lebensberichte gekommen ist, die zunächst nur als Anhang, als vorübergehende Maßnahme eingeführt wurden, bis die Arbeiten von Slothan I. über die Vernetzung der Gedächtnisprozesse weiter voranschritten. Esther hatte seit langem geplant, an ihrem Geburtstag am 17. August eine Party zu geben und begann in den folgenden Tagen mit den Vorbereitungen. Sie wollte viele Leute einladen, etwa 100 Menschen, und entschloss sich schließlich, das Angebot eines Freundes in Anspruch zu nehmen, der in der Calle San Isidor wohnte. Er hatte ein großes Loft im obersten Stock mit einer Terrasse und einem Swimmingpool. Er lud uns zu einem Glas Wein ein, um die Sache zu besprechen. Er hieß Pablo, war ziemlich groß, hatte langes, schwarzes, lockiges Haar und war ziemlich cool. Er hatte einen leichten Morgenrock übergestreift, um uns die Tür zu öffnen, legte ihn aber ab, sobald wir auf der Terrasse waren. Er hatte einen muskulösen, gebräunten Körper. Er bot uns einen Orangensaft an. Hatte er mit Esther geschlafen? Würde ich mir diese Frage fortan bei allen Männern stellen, denen wir begegneten? Seit dem Abend meiner Rückkehr war sie aufmerksam und auf der Hut. Da sie vermutlich eine gewisse Besorgnis in meinen Augen hatte aufblitzen sehen, lehnte sie den Vorschlag ab, sich neben dem Swimmingpool eine Weile zu sonnen und bemühte sich, das Gespräch auf die Partyvorbereitungen zu beschränken. Am 15. August, Mariä Himmelfahrt, gab sich Esther mir mit noch größerer Lüsternheit hin als sonst. Wir waren im Hotel Sands, gegenüber vom Bett befand sich ein großer Spiegel und es war so heiß, dass jede Bewegung einen Schweißausbruch hervorrief. Anschließend legte sie sich hin und schmiegte sich an mich, während sich die Dunkelheit schnell über Madrid legte. Und erst nach einer halben Stunde regungsloser Zärtlichkeit erzählte sie mir, was sie mir seit mehreren Wochen verschwiegen hatte. Bis auf ihre Schwester wusste noch niemand davon. Sie hatte vor, es ihren Freunden während der Geburtstagsparty anzukündigen. Sie hatte einen Studienplatz in einer angesehenen Klavierakademie in New York bekommen und wollte dort mindestens ein Studienjahr verbringen. Zugleich hatte sie eine kleine Rolle in einer aufwendigen Hollywood-Produktion über den Tod von Sokrates bekommen. Sie sollte eine Dienerin von Aphrodite spielen, während Robert De Niro Sokrates verkörperte. Es sei nur eine kleine Rolle mit Dreharbeiten von höchstens einer Woche, aber es war Hollywood und die Gage reiche aus, um davon die Studiengebühren und den Aufenthalt zu bezahlen. Sie werde Anfang September abreisen. Ich habe ihre Worte, wenn ich mich nicht täusche, mit völligem Schweigen aufgenommen. Ich war wie versteinert, unfähig zu reagieren und hatte den Eindruck, dass ich in Schluchzen ausbrechen würde, wenn ich ein Wort sagte. »Bueno, it's a big chance in my life«, sagte sie schließlich in klagendem Ton und drückte mir ihren Kopf in die Halsmulde. Fast hätte ich vorgeschlagen, sie in die USA zu begleiten und mich dort mit ihr niederzulassen, doch die Worte erstarben, ehe ich sie aussprechen konnte. Denn mir war völlig klar, dass ihr diese Möglichkeit nicht einmal im Traum eingefallen wäre. Sie schlug mir auch nicht vor, sie dort zu besuchen. Es war für sie ein neuer Lebensabschnitt, ein Neubeginn. Ich knipste die Nachttischlampe an und musterte sie aufmerksam, um zu sehen, ob ich an ihr eine Spur von Faszination für Amerika, für Hollywood entdecken konnte. Nein, es war nicht der Fall. Sie war ruhig und schien einen kühlen Kopf zu bewahren. Sie traf bloß die beste Entscheidung angesichts der Umstände. Eine zutiefst rationale Entscheidung. Überrascht über mein langes Schweigen, wandte sie schließlich den Kopf und sah mich an. Ihr langes, blondes Haar fiel ihr zu beiden Seiten des Gesichts herab. Mein Blick heftete sich ungewollt auf ihre Brüste. Ich streckte mich aus, löschte das Licht und atmete tief. Ich wollte die Sache nicht noch komplizierter machen, wollte nicht, dass sie mich leiden sah. Es ist absolut kein Geheimnis, dass es unter den Neomenschen hin und wieder vorkommt, dass jemand abtrünnig wird. Auch wenn das Thema nie offen angeschnitten wird, ist es in gewissen Anspielungen, gewissen Gerüchten zum Ausdruck gekommen. Gegen Deserteure werden keinerlei Maßnahmen ergriffen. Es wird nichts unternommen, um ihre Spur wiederzufinden. Die Station, wo sie gelebt haben, wird von einem Team, das von Central City entsandt wird, ganz einfach für immer geschlossen. Die Ahnenfolge, der sie entstammen, wird als erloschen erklärt. Der Fortgang von Marie 23 verstört mich tiefer, als ich gedacht hätte. Ich habe mich so an unsere Gespräche gewöhnt. Am Tag nach ihrem Fortgang druckte ich die topografischen Aufnahmen der Bereiche aus, die Marie 23 zu durchqueren hatte, wenn sie nach Lanzarote wollte. Ich bin in Gedanken noch oft bei ihr und male mir die Etappen ihres Weges aus. Wir leben so, als wären wir von einem Schleier umgeben, von einem Bollwerk aus Gegebenheiten, aber es steht uns frei, diesen Schleier zu zerreißen, dieses Bollwerk zu zerstören. Unsere noch menschlichen Körper sind bereit, sich wieder ins Leben zu stürzen. Marie 23 hat beschlossen, sich von unserer Gemeinschaft zu trennen, und dabei handelt es sich um einen freiwilligen, endgültigen Aufbruch. Ich habe große Schwierigkeiten, diesen Gedanken zu akzeptieren. Für solche Gelegenheiten empfiehlt die höchste Schwester die Lektüre von Spinoza. Ich verbringe täglich eine Stunde damit. Es ist September. Die letzten Urlauber reisen bald wieder ab. Und mit ihnen die letzten Brüste, die letzten Schamhügel, die letzten zugänglichen Mikrowelten. Ein endloser Herbst erwartet mich, gefolgt von einem siderischen Winter. Und diesmal habe ich meine Aufgabe wirklich beendet. Ich habe die allerletzten Minuten überschritten. Meine Gegenwart hier hat keine Berechtigung mehr. Keine menschliche Beziehung, kein festzulegendes Ziel erwartet mich mehr. Dennoch ist da etwas. Etwas Furchtbares, das im Raum schwebt und sich anscheinend nähern möchte. Noch keine Trauer, noch kein Kummer, noch kein deutlich bestimmbarer Mangel, sondern etwas anderes, das man das nackte Entsetzen vor dem Raum nennen könnte. War das das letzte Stadium? Was hatte ich getan, um ein solches Schicksal zu verdienen? Was hatten ganz allgemein die Menschen getan? Ich spüre jetzt keinen Hass mehr in mir, nichts mehr, an das ich mich klammern kann, keinen Anhaltspunkt und keinen Hinweis. Nur noch die Angst, die Wahrheit aller Dinge. Eine Angst, die in allem der beobachtbaren Welt gleicht. Es gibt keine reale, keine sinnlich erfassbare, keine menschliche Welt mehr. Ich habe die Zeit hinter mir gelassen, habe weder Vergangenheit noch Zukunft mehr, habe keine Trauer, keine Pläne, keine Sehnsucht, keine Selbstaufgabe und keine Hoffnung mehr. Da ist nur noch Angst. Der Raum kommt, nähert sich, versucht mich zu verschlingen. Mitten im Zimmer ist ein leises Geräusch zu hören. Die Gespenster sind da. Sie bilden den Raum, umgeben mich. Sie ernähren sich von den toten Augen der Menschen. So endet der Lebensbericht von Daniel 1. Ich bedauerte dieses jähe Ende. Meine Vorgänger teilen diese Einschätzung nicht. Ein zwar aufrichtiger, aber ziemlich beschränkter, bornierter Mensch, an dem die Beschränkungen und Widersprüche, die seine Gattung ins Verderben führen sollten, deutlich zum Ausdruck kamen. So lautet das strenge Urteil, das Sie in Anlehnung an Vincent I. recht einhellig über unseren gemeinsamen Vorfahren abgegeben haben. Mir war durchaus klar, wie stichhaltig Ihre Argumente waren, und ich muss zugeben, dass ich nur aufgrund einer leisen, kaum spürbaren Intuition versucht habe, mehr über die Sache zu erfahren. Esther 31 weigerte sich zunächst strikt, auf meine Bitte einzugehen. Selbstverständlich hatte sie den Lebensbericht von Esther 1 gelesen und sogar ihren Kommentar dazu beendet, aber es schien ihr nicht angebracht, dass ich darin Einblick nahm. Doch ich ließ nicht locker, bis sie schließlich nachgab und mir berichtete, was sie über die letzten Wochen der Beziehung zwischen Daniel 1 und Esther 1 wusste. Am 23. September, zwei Wochen nachdem er seinen Lebensbericht beendet hatte, rief er sie an. Sie haben sich letztlich nie wiedergesehen, aber er hat sie noch mehrfach angerufen. Sie antwortete zunächst sanft, aber sehr bestimmt, dass sie ihn nicht wiedersehen wolle. Als er feststellte, dass er so nichts erreichte, ging er dazu über, ihr SMS-Nachrichten und dann E-Mails zu schicken. Und schließlich verlor er ganz den Kontakt zu ihr, was ihm einen harten Schlag versetzte. Als er feststellte, dass er nicht mehr die geringste Chance hatte, eine Antwort zu erhalten, räumte er Esther ganz offen eine völlige sexuelle Freiheit ein und gratulierte ihr sogar dazu. Dann machte er immer mehr unanständige Anspielungen, rief ihr die erotischsten Momente ihrer Beziehung ins Gedächtnis, schlug vor, sie könnten gemeinsam Swingerclubs besuchen, frivole Videofilme drehen und neue Erfahrungen machen. Es war richtig ergreifend und ein wenig abstoßend. Am Schluss schrieb er ihr zahlreiche Briefe, die unbeantwortet blieben. Er hat sich erniedrigt, kommentierte Esther 31. Er hat sich auf die widerlichste Weise in der Erniedrigung gesuhlt. Er hat ihr sogar Geld angeboten, viel Geld, um noch einmal eine Nacht mit ihr zu verbringen. Das war schon deswegen völlig absurd, weil sie inzwischen als Schauspielerin selbst ziemlich viel verdiente. Ganz zuletzt fing er an, in der Nähe ihrer Wohnung in Madrid herumzulungern. Sie ist ihm mehrfach in Bars begegnet und bekam allmählich Angst. Sie hatte damals einen neuen Freund, mit dem sie sich in jeder Hinsicht gut verstand. Sie verspürte große Lust, wenn sie sich liebten, was mit ihrem Vorgänger nie wirklich der Fall gewesen war. Sie hatte sogar erwogen, sich an die Polizei zu wenden, aber er begnügte sich damit, durch ihr Viertel zu streifen, ohne je zu versuchen, mit ihr in Kontakt zu treten. Und schließlich ist er verschwunden. Ich war nicht überrascht. All das entsprach durchaus dem, was ich über die Persönlichkeit von Daniel 1 wusste. Ich fragte Esther 31, was anschließend geschehen sei, wobei mir völlig klar war, dass ich auch hier die Antwort schon kannte. Er hat sich umgebracht. Er hat sich umgebracht, nachdem er sie in einem Film gesehen hat, Una Mujer Desnuda, in dem sie die Titelrolle spielte. Es war eine Verfilmung des Romans einer jungen Italienerin, der damals ziemlich viel Erfolg hatte und in dem sie schilderte, wie sie zahllose sexuelle Erfahrungen gemacht hatte, ohne je die geringste Gefühlsregung dabei zu empfinden. Ehe er sich umbrachte, schrieb er ihr noch einen letzten Brief, in dem er seinen geplanten Selbstmord mit keinem Wort erwähnte. Sie erfuhr erst aus der Presse davon. Ganz im Gegenteil, es war ein Brief in fröhlichem, fast euphorischem Ton, in dem er seine Zuversicht ausdrückte, was die Zukunft ihrer Liebe und die Lösung der oberflächlichen Probleme anging, die seit ein oder zwei Jahren ihre Beziehung trübten. Dieser Brief hat einen katastrophalen Einfluss auf Marie 23 gehabt und sie dazu veranlasst, fortzugehen. Er war der Grund dafür, dass sie sich ausmalte, es habe sich irgendwo eine Gemeinschaft von Menschen oder Neomenschen gebildet, so genau wusste sie das nicht, und dafür, dass sie eine neue Form individueller Beziehung entdeckte und zu der Überzeugung kam, die radikale Trennung, die unter uns üblich ist, könne schon jetzt abgeschafft werden, ohne die Ankunft der Zukünftigen abzuwarten. Ich habe versucht, sie zur Vernunft zu bringen und ihr erklärt, dass dieser Brief nur eine Beeinträchtigung der geistigen Fähigkeiten ihres Vorgängers erkennen ließ und ein letzter verzweifelter Versuch war, die Realität zu leugnen. Dass diese ewige Liebe, von der er sprach, nur in seiner Fantasie existierte und Esther ihn in Wirklichkeit nie geliebt hatte. Doch es half alles nichts. Marie 23 schrieb diesem Brief und besonders dem Gedicht, mit dem er endete, eine ungeheure Bedeutung zu. Esther 31 hatte sicherlich mit meiner anschließenden Bitte gerechnet, denn es dauerte nur 2 Minuten, in der sie den Text eingab, bis ich das letzte Gedicht entdeckte, das Daniel an Esther richtete, bevor er sich umbrachte. Eben jenes Gedicht, das Marie 23 dazu veranlasst hatte, ihr Haus, ihre Gewohnheiten und ihr bisheriges Leben aufzugeben, um sich auf die Suche nach einer hypothetischen, neomenschlichen Gemeinschaft zu machen. Mein Leben, mein altes, uraltes Leben, mein erster schlecht verheilter Wunsch, meine erste gescheiterte Liebe. Mit Sehnsucht habe ich dich erwartet. Mit Sehnsucht wollte ich das kennenlernen, was das Leben an Schönstem birgt, wenn zwei Körper das höchste Glück erfahren, sich vereinigen und stets neu geboren werden. Meine Abhängigkeit ist grenzenlos. Ich kenne das Beben des Seins, das Zaudern zu verschwinden, die Sonne, die die Ränder auf dem Feld reintrifft. Und die Liebe, die alles so leicht macht, die alles schenkt und zwar sogleich. Es gibt in der Mitte der Zeit die Möglichkeit einer Insel. Es war Anfang Juni und trotz der niedrigen Breite ging die Sonne schon gegen 4 Uhr auf. Die Verschiebung der Rotationsachse der Erde hatte abgesehen von der großen Dürre noch weitere vergleichbare Folgen gehabt. Wie alle Hunde hatte Fox keine festen Zeiten, zu denen er schlief. Er schloss die Augen, wenn ich ins Bett ging und wachte gleichzeitig mit mir auf. Er folgte mir neugierig, als ich durch die Zimmer lief, um einen leichten Rucksack zu packen, den ich mir über die Schultern streifte und wedelte erfreut, als ich die Residenz verließ und auf den Elektrozaun zuging. Normalerweise machten wir unseren ersten täglichen Spaziergang viel später. Ich musste erst eine kahle, ebene Fläche von etwa 10 Kilometern überqueren. Dann kam eine bewaldete, sanfte Steigung, die sich bis zum Horizont erstreckte. Ich hatte nichts anderes im Sinn, als nach Westen zu gehen, möglichst in Richtung West-Südwest. Eine Gemeinschaft von Neomenschen, Menschen oder Wesen unbestimmter Gattung hatte sich möglicherweise in der Gegend von Lanzarote oder deren näherer Umgebung niedergelassen. Vielleicht würde es mir gelingen, sie zu finden. Sie hörten heute im Ohrclip Die Möglichkeit einer Insel von Michel Houellebecq, übersetzt von Uli Wittmann, gelesen von Stefan Hundstein und Rudolf Kowalski. Der